Aufschwung aus den Kassel! Alle drei Club Night Live, bis eben an den Turntables der Sound! Und jetzt volle Abfahrt mit DJ Tanit aus Berlin! village, every woman on the planet. Thank you. Listen to me. Thank you. Das ist die HR3 Club Night live aus dem Aufschwung aus den Kassel. Na, das war sie fast. In ein paar Minuten sind wir leider off air. Ja, hier ist die tierische Stimmung. Es ist rappelvoll. Die Leute feiern nicht nur oben auf den drei Floors. Momentan hören wir noch im Hintergrund Tanits Set. Absolutes Brett. Mann, der legt richtig gut auf. Und ja, gibt den Leuten so die volle Abfahrt. Es geht hier auf jeden Fall noch weiter, noch sehr, sehr lange weiter. Ich glaube bis um 10 Uhr. Der Sound Johnson ist noch dabei und BBM, der Spürer, macht noch weiter. Und oh, schwupps, hier kommt der Olli Friedrich, der Geschäftsführer vom Aufschwung, ist gerade noch in Übang rein. Ihr habt das Klicken wahrscheinlich gehört. Hey Olli, wie findest du die Party, ja? Ja, auf jeden Fall voll schön und ausgelassen, würde ich sagen. Ja, so sehe ich das auch. Die Leute sind hier draußen, das wollte ich gerade eben noch sagen, auf dem Parkplatz, die feiern hier, hören HR3 Klappner dem Radio. Ich denke mal, da werden viele davon gleich wieder reingehen, wenn wir nicht mehr auf Sendung sind. Also ich denke mal, wie viel passen noch rein? 1000 können noch kommen. Party geht ja bis 10 oder wie lange macht ihr, Olli? 20 Uhr morgen bis 20 Uhr. Ich bitte doch ganz Hessen nochmal vorbeizuschauen. Nicht nur ganz Hessen, sondern vor allem Korbach, hä? Oder so.